Yeah. Ja, man kriegt nicht viele Chancen im Leben, ergreife sie wie Tentakel. Fick dein Business, die Scheiße ist nicht rentabel. Mein Erfolg, ja, ich hab da eine nette Formel. Wie viele Wichser sind auf meinen Nacken fett geworden? Leere Worte, sie schreiben stolz, Ehre groß, aber kotzen, denn sie sind den Goldesel los. Mann, sie wissen, wie es aussieht. Jeder Auftritt, ein ehrfurchtgebietendes Schauspiel. King of Kings, sie bestaunen den Thron und bilden sich was ein. Münchhausen-Syndrom, jeder Hundesohn will jetzt seinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Nur verlogene Fotzen wie Billie Jean. Heiße Ware, Bruder, denk nicht, das wär Kleinkram. LKA ständig vor der Einfahrt. Guck, das ist wie Crack verteilen im Viertel. Der Zweck heiligt die Mittel. Still EGJ, denn ich rappe nicht, ich ficke. Yeah, ich hab diesen Traum schon gelebt. Zwischen Spotlight und Blaulicht-Sirenen. Egal wie viele Menschen mich verachten oder auch nicht verstehen. Es braucht nur einen Löwen unter tausend Hyänen. Yeah, ich hab diesen Traum schon gelebt. Zwischen Spotlight und Blaulicht-Sirenen. Yeah, hinterlasse sowohl Asche als auch Staub auf meinem Weg. Es braucht nur einen Löwen unter tausend Hyänen. Was für dich schon arrogant ist, ich wahre nur mein Antlitz. Ganze 40 Jahre, doch ich ficke wie mit 20. Yeah, weil seit langem schon bekannt ist, das B auf meinem Hals ist ein Untergang Atlantis. Weil du ein Schwanz bist, schickst du deine Leute damals schon der Teufel, deshalb fickst du dich noch heute. Ich war nie ein Rapper, ich hab für die Straßen gekämpft. Auf einmal fallen wieder Schüsse aus den fahrenden Bands. Es macht keinen Unterschied, ob Euro oder Dollar. Von wegen, ich bin unbeliebter Beutel, er wird voller. Eines Tages Suizid, eure Paranoia. Mein Leben lang schon unbesiegt, Diego Maradona. Sie tadelten uns, sagen, es wäre entartete Kunst. Doch ihr Arsch wird gebumst, Vollkontakt, wer hat Angst? Und ihr müsst jedes Wort hinnehmen. Bau ein Imperium aus Träumen auf wie Walt Disney. Yeah, ich hab diesen Traum schon gelebt. Zwischen Spotlight und Blaulicht-Sirenen. Egal wie viele Menschen mich verachten oder auch nicht verstehen. Es braucht nur einen Löwen unter tausend Hyänen. Yeah, ich hab diesen Traum schon gelebt. Zwischen Spotlight und Blaulicht-Sirenen. Yeah, hinterlasse sowohl Asche als auch Staub auf meinem Weg. Es braucht nur einen Löwen unter tausend Hyänen. Yeah.